alles über dich. Weiß, wann du aufstehst, wann du schlafen gehst. Auch wenn du das jetzt nicht verstehst. Ich habe dich lang genug studiert. Bin erst froh, wenn deine Angst dich regiert. Wenn du leidend vor mir niederkniest, wirst du erkennen, ich habe dich besiegt. Irre Gedanken in den Tiefen meiner Seele. Morbide Visionen voller Leid. Hass und Tod, wenn deine Angst zum ständigen Begleiter wird, sag ich willkommen in meinem Spiel um Leben und Tod. Erstmal deine Spur aufgenommen. Hast du keine Chance?